Ja, schönen guten Abend, herzlich willkommen in der Freien Uni Bamberg. Ist ja doch ganz gut gefüllt, trotz der Konkurrenz von Fußballseite her. Wir haben heute Ingo Elbe zu Gast. Er ist quasi schon ein Stammreferent, wenn man so will. Er ist das vierte Mal jetzt in der Freien Uni. Und er wird heute zur bürgerlichen Eigentumstheorie und eine Kritik daran referieren. Ich glaube, näher vorstellen, vielleicht sagst du noch kurz, magst du? Ja, das ist egal. Okay, viel Spaß. Funktioniert das Mikro? Ja, nicht? Das hört man gut. Ja, vielleicht vorab, den Vortrag könnt ihr auch als Text nochmal nachlesen, wenn ihr Interesse habt. Also ich werde ohnehin das sehr reduzieren heute. Der Text findet sich auf der Homepage unseres Arbeitskreises, www.rote-ruhe-uni.com, also rote-ruhe-uni.com. Dort heißt der Text vom Eigentümer zum Eigentum. Ja, also da, wie gesagt, wenn ihr nochmal nachlesen wollt. Gut, ich will euch kurz eine kleine Ideengeschichte Legitimation des modernen Privateigentums geben, beziehungsweise das an einem wichtigen Theoretiker festmachen, der auch heute noch relevant ist in der Rechtfertigung von Privateigentumsverhältnissen. Der Theoretiker ist John Locke, dessen wichtiges eigentumstheoretisches Werk 1689 erschienen ist, die zweite Abhandlung über die Regierung, beziehungsweise die zwei Abhandlungen über die Regierung. Da das Privateigentum das zentrale rechtliche Institut der modernen bürgerlichen Gesellschaft ist, hat sich natürlich auch das Bürgertum oder haben sich dessen diejenigen, die versucht haben, diese Gesellschaft zu legitimieren, auch von Anfang an Gedanken darüber gemacht, wie man dieses zentrale rechtliche Institut rechtfertigen kann. Und Locke ist einer derjenigen, die sozusagen da eine Revolution in der Eigentumstheorie gebracht haben. Ich will den Vortrag in drei Teile aufteilen. Ich will zunächst im ersten Teil kurz den ideengeschichtlichen Hintergrund darstellen, vor dem Locke seine Revolution in der Eigentumstheorie bringt. Also ich will ganz kurz einige Grundmuster der Legitimation von Herrschaft und Eigentum vor Locke in der politischen Philosophie darstellen, damit ihr seht, wie revolutionär und wie neu sein Denken war. Dann will ich Lockes Position darstellen im zweiten Teil und im dritten Teil will ich einige Kritiken an seiner Eigentumsbegründung referieren. Gut, es wird sich noch zeigen, warum ich mich auf John Locke berufe, also warum ich im Jahr 2012 über einen Theoretiker spreche, der 1689 ein Buch geschrieben hat über das Privateigentum. Ich gehe jetzt aber noch mal etwas weiter zurück, nämlich auf die Tradition der klassischen politischen Philosophie vor Locke. Das ist natürlich keine einheitliche Strömung, aber ich will einige doch sehr vorherrschende Positionen kurz darstellen, damit ihr seht, was Locke hier verändert hat. Die traditionelle politische Philosophie, ich sag mal jetzt so von Aristoteles bis hin in die frühe Neuzeit, hat vier Grundthesen zu Herrschaft und Eigentum aufzuweisen. Die erste Grundthese ist die, dass gerechtfertigte Herrschaft von Menschen über Menschen natürlich ist. Die zweite These ist die, dass das Ziel der Herrschaft nicht das Überleben, sondern das gute Leben ist. Die dritte Position ist die, dass Privateigentum ein künstliches, von Menschen gemachtes Rechtsinstitut ist. Und die vierte These ist, dass Reichtum nicht vermehrbar ist und begrenzt ist. Zur ersten These, wie gesagt, nur Stichwort halber. Also legitime Herrschaft von Menschen über Menschen ist natürlich. Das findet sich beispielsweise schon bei Aristoteles. Der sagt beispielsweise, dass wie in der Seele des Menschen im Verhältnis zu seinem Körper die vernünftige Seele über den Körper herrscht und innerhalb der Seele der vernünftige Seelenteil über den unvernünftigen Seelenteil, so gibt es auch zwischen den Menschen gewisse von Natur ausgegebene Hierarchien. Es herrschen die Menschen, die zum Herrschen bestimmt sind von Natur aus, über die Menschen, die zum Beherrschtwerden bestimmt sind von Natur aus. Und die Menschen, die zum Herrschen bestimmt sind, sind die, die über Vernunft verfügen. Diejenigen, die zum Beherrschtwerden bestimmt sind, sind solche, die einen Befehl höchstens verstehen können, aber mehr Vernunft auch nicht aufzuweisen haben. Das sind natürlich die Sklaven und dazwischen, zwischen den Herren und den Sklaven, changieren noch so die Frauen. Also, dass die Herrschaft von Mensch über Mensch ist eine natürliche Angelegenheit, die sozusagen in Vernunftüberlegenheit oder Vernunfteffizienz begründet ist. Diese Argumentation, dass man die Natur, die schon normativ aufgeladen ist, immer wieder heranzieht, um Herrschaft zu legitimieren, nennt man auch eine naturrechtliche Argumentation. Ja, das heißt, es wird gesagt, die Natur an sich enthält schon ein Sollen, also die Menschen sollen über andere Menschen herrschen und es sollen die herrschen, die von Natur aus klüger sind, wenn man so will, als die anderen. Der zweite Punkt, also Herrschaft von Menschen über Menschen ist natürlich und nicht einfach nur Herrschaft ist natürlich, sondern gerechtfertigte Herrschaft ist natürlich. Also hier ist der normative Gehalt schon drin. Das ist nicht nur bloße Beschreibung, sondern das ist auch eine Rechtfertigung zugleich. Der zweite Punkt, das Ziel der Herrschaft ist nicht das Überleben, das bloße Überleben, sondern das gute Leben. Auch hier wieder Aristoteles in seiner Politik wegweisend. Er sagt, dass die Polis zwar um des Überlebens willen entstanden ist, aber für das gute Leben willen bestehend. Ja, also die entsteht zwar, ja, damit Menschen kooperieren und um zu überleben, aber das eigentliche Ziel der Polis, das ist im Grunde genommen, dass die Menschen gut leben. Und gut leben bedeutet natürlich erstens nicht gut leben für alle, sondern nur für diejenigen, die zum Herrschen bestimmt sind. Also das ist sozusagen ein rein partikulares, andere Menschen ausschließendes Modell. Und zweitens bedeutet gut leben, dass man sich nach einem ganz klar objektiv vorgegebenen Wertekanon richtet. Also bei Aristoteles und in der klassischen politischen Philosophie bis in die frühe Neuzeit hinein, also fast 1500 Jahre, 1800 Jahre fast, ist die Grundidee, dass es bestimmte an und für sich gute Dinge gibt, die Menschen tun sollen oder Ziele, die Menschen verfolgen sollen. Bei Aristoteles ist das eine gewisse Hierarchie. Ganz unten stehen diejenigen, die körperliche Arbeit machen. Das ist eine Arbeit, die für freie Menschen nicht würdig ist. Aristoteles geht so weit, dass er sagt, ein freier Mann, der weiß noch nicht mal, wie man einen Brunnen baut, ja, weil solches Wissen ist etwas, was niedere Menschen machen, ja, also die eben arbeiten. Die erste wirklich mit gutem Leben verbundene Tätigkeit, die in sich selbst zweckhaft ist, wenigstens zu einem großen Teil, ist das Handeln in der Polis, das gerechte Handeln freier Männer untereinander. Das hat zwar auch noch ein Ziel, ja, die Polis soll ja auch das Leben der Menschen koordinieren, soll irgendwie die Raubzüge für die Sklaven und so weiter organisieren und so fort. Aber das Leben in der Polis ist auch Selbstzweck, das heißt das Reden, das Handeln der freien Männer untereinander, die Gerechtigkeit, das Gerechtigkeit walten lassen, ist in sich zweckhaft. An diesem Punkt hat dann später Hannah Arendt weitergemacht im 20. Jahrhundert. Im Grunde genommen ist Hannah Arendt eine Art Neo-Aristotelikerin, die genau diesen Punkt nochmal sehr stark macht. Also Politik hat auch was Selbstzweckhaftes. Und das höchste Leben, das höchste gute Leben ist dann das Philosophieren. Das ist etwas, was absolut selbstzweckhaft ist. Die Erkenntnisproduktion der Philosophen ist nicht dazu da, um Technik zu produzieren oder sonst irgendetwas Pragmatisches, sondern ist in sich selbst gut. Und im Grunde genommen ist die ganze Polis dazu da, um Menschen frei zu schaufeln, sozusagen von unfreier Arbeit, um zu politisieren und um zu philosophieren. Ja, also freie Zeit zu schaffen und damit die diese Tätigkeiten vollziehen können. Im Mittelalter wird das dann natürlich etwas modifiziert, da gibt es keine Polis mehr, da gibt es das Reich, da ist das politische Handeln nicht mehr so wichtig. Da geht es hauptsächlich um die Schau Gottes, ja, das ist im Grunde genommen das höchste Gut. Ja. Was bei Aristoteles noch sehr säkular war, wird dann sozusagen transzendent ausgerichtet auf das Jenseits. Aber das ist das Ziel des politischen Handelns. Also im Grunde genommen, das Ziel von Herrschaftsorganisationen ist es, für wenige Privilegierte eine Möglichkeit zu schaffen, ein gutes Leben zu leben. Der dritte Punkt, der bezieht sich jetzt auf das, was man Privateigentum nennen kann. Ich will allerdings vorwegschicken, dass natürlich der Begriff Privateigentum in der Antike, im Mittelalter und in der Neuzeit für sehr unterschiedliche rechtliche Kategorien darstellen. Man kann sagen, dass die herrschende Klasse im Mittelalter kein absolutes Privateigentum hatte, so wie jeder von uns heutzutage. Man konnte zum Beispiel, man konnte sein Feld nicht einfach verkaufen, wenn man belehnt war von einem Herrscher, wenn man trotzdem darüber verfügt hat, ja, also wenn man Grundherr war. Aber das ist trotzdem, gibt es gewisse Gemeinsamkeiten, und die allergrößte Gemeinsamkeit dessen, was man hier Privateigentum nennen kann, ist die Tatsache, dass man andere dauerhaft vom Gebrauch einer Sache ausschließen kann. Ja, das ist sowohl in der Antike als auch im Mittelalter und in der Neuzeit ein Charakteristikum von Privateigentum. Das Privateigentumsdenken bis John Locke, könnte man eigentlich sagen, also bis Ende des 17. Jahrhunderts, wird versucht, das Privateigentum auch zu legitimieren. Das wird aber in einer Art und Weise gemacht, die der von Locke sehr entgegengesetzt sein wird, wie ihr sehen werdet. Diese Privateigentumsrechtfertigung nennt sich auch Okkupationstheorie des Eigentums, also die klassische. Es wird davon ausgegangen, dass Gott die Welt den Menschen gemeinsam gegeben hat. Also ursprünglich gibt es Gemeineigentum, und Gott hat auch Gemeineigentum gewollt. Also das ist auch normativ aufgeladen. Dieses Gemeineigentum, das verkommt aber, weil wenn Menschen das Gemeinsame bestellen, dann verkommt das. Und nur wenn sie etwas Eigenes haben und das abgegrenzt ist, dann kümmern sie sich um die Dinge. So bereits Aristoteles. Und es gibt natürlich Streit, so Aristoteles, wenn nicht klar ist, was wem gehört. Und deswegen wird das Gemeinsame verkommen. Und deswegen müssen die Menschen Privateigentum haben. In der christlichen Variante ist das dann nochmal ein bisschen tiefer gelegt, heilsgeschichtlich tiefer gelegt. Da ist der Mensch durch den Sündenfall so verderbt, seine Natur, dass er im Grunde genommen gar nicht mehr fähig ist, irgendwie Gemeineigentum, was Gott eigentlich gewollt hat, zu leben, und deswegen das Privateigentum nötig ist. Das heißt, der Schutz des Menschen vor dem Menschen in Bezug auf den Zugriff auf die Dinge. Das heißt, also auf Erden ist dieses Verhältnis nicht mehr abschaffbar, nur noch im Jenseits, also durch Erlösung, nicht durch Emanzipation auf der Erde, sondern durch Erlösung im Jenseits gibt es dann wieder sowas wie Gemeineigentum, nämlich das Aufgehen aller befreiten und aller erlösten Seelen in Gott. Also es gibt aber trotzdem, wie gesagt, die Grundlage dieser Legitimation ist, dass es Gemeineigentum gibt und dass Gott das gewollt hat. Aber die menschliche Natur, so die Argumentation, führt dazu, dass wir doch Privateigentum brauchen. Diese Aufteilung des Privateigentums wird dann spätestens im Hochmittelalter bei Thomas von Aquin so gedacht, dass die Menschen eine Art Eigentumsgesellschaftsvertrag, wenn man so will, schließen. Das heißt, sie schließen nicht einen Gesellschaftsvertrag, wie das in der Neuzeit ist, dass sie sozusagen einen Staat hervorbringen durch freie Vereinbarung, sondern sie schließen einen Vertrag, in dem sie zustimmen, dass das Gemeineigentum in Privateigentum übergeht. Ja, also das ist ein von Menschen gemachtes Produkt, so die Idee. Sie stimmen zu nach dem Kriterium der ersten Inbesitznahme, also der prima occupatio, deswegen heißt es Okkupationstheorie des Eigentums. Das heißt, derjenige, der als erster einen bisher herrenlosen oder im Gemeingut befindlichen Gegenstand, wer als erster darauf einen Eigentumstitel anmeldet, dem soll nach diesem Kriterium vertraglich von allen Gesellschaftsmitgliedern zugesichert werden, dass ihm das gehört. Also hier die Idee, Privateigentum ist ein menschliches Produkt. Es gibt da im Mittelalter die Scheidung zwischen Lex Aeterna, Lex Naturalis und Lex Humana, also es gibt das Gesetz, das ewige Gesetz Gottes. Es gibt das natürliche Gesetz und es gibt das menschliche Gesetz. Das ewige Gesetz ist eben von Gott gewollt. Das natürliche Gesetz, das ist das von Gott gewollte, was die Menschen erkennen können. Das ist also auch objektiv. Und das menschliche Gesetz, das ist das, was sich zwar nach dem göttlichen Gesetz richten soll, was aber auch davon abweichen kann. Und genau das ist Privateigentum. Privateigentum ist Lex Humana. Das heißt, es ist eigentlich eine Abweichung vom göttlichen Willen, die aber nötig ist, weil die menschliche Natur so verderbt ist durch den Sündenfall. Privateigentum ist hier also menschliches Recht und kein Menschenrecht. Das ist ein ganz wichtiger Gegensatz. Gut, das hat natürlich für die Legitimation des Privateigentums eine gewisse negative Schlagseite, eine gewisse Schwäche, weil wenn Gott eigentlich Gemeineigentum gewollt hat, dann ist das Privateigentum immer mit diesem Hauch des Illegitimen behaftet. Insofern gibt es natürlich auch immer wieder christliche Positionen, die dann im Grunde genommen auf den eigentlichen göttlichen Willen rekurrieren und sagen, das Privateigentum ist eigentlich das, was den Streit hervorbringt und nicht aus dem Streit resultierend, wie die anderen Theoretiker das meinten. Es gibt beispielsweise, und das ist auch ein Nachhall dieses ursprünglichen Gemeineigentumsgedankens, es gibt bis ins 17. Jahrhundert hinein bei vielen Theoretikern den Gedanken eines Notrechts. Das heißt, Gott will, dass wir uns am Leben erhalten, Gott hat uns die Erde gemeinsam gegeben, gut, jetzt gibt es Privateigentum, aber wenn einer zu verhungern droht, ohne eigene Schuld, und ein anderer hat Güter im Überfluss, dann darf der, der zu verhungern droht, dem anderen etwas wegnehmen. Und es ist kein Diebstahl, sondern hier bricht sozusagen das Selbsterhaltungsrecht und der ursprüngliche göttliche Wille die menschlichen Vereinbarungen, dass es Privateigentum geben soll. Also so ein Notrecht ist sozusagen noch ein Nachhall dieses Gedankens, dass eigentlich Gemeineigentum sein soll. Gut, der vierte und letzte Punkt in dieser traditionellen Position ist der Gedanke, dass Reichtum begrenzt ist und nicht vermehrbar. Der Hintergrund dieses Gedankens ist natürlich eine Gesellschaft, die sehr geringe Produktivität aufweist. Also wie beispielsweise das Mittelalter oder wie auch die Antike, die auf Sklavenarbeit angewiesen war. Der Gedanke besteht darin, dass nicht, wie man heute vielleicht denken könnte und da fälschlicherweise hineinprojizieren, die Ressourcen begrenzt sind, das ist damit nicht gemeint, sondern der Reichtum ist begrenzt. Das heißt, die Gebrauchswerte sind begrenzt und nicht vermehrbar. Ich zitiere nochmal, selbst John Locke hat das in einer frühen Schrift noch vertreten. Ich zitiere mal das, damit euch das vielleicht ein bisschen plastischer wird, wie er sich das vorstellt. Nahrung, Kleidung, Schmuck, Reichtum und all die anderen Annehmlichkeiten des Lebens sind zum allgemeinen Gebrauch da. Also da hat er noch die Idee des Gemeineigentums. Wenn jemand so viel davon errafft, wie er vermag, dann nimmt er von dem Teil eines anderen die Menge fort, die er dem eigenen Teil zufügt. Und wenn einer zu Reichtum gelangt, kann dies allein auf Kosten eines anderen geschehen. Ja, also der Gedanke, wenn die Gebrauchswerte, wenn der Reichtum der nützlichen Dinge begrenzt ist, dann ist der Reiche immer einer, der dem anderen was weggenommen hat. Der Reiche hat nicht sozusagen einfach mehr Gebrauchswerte durch seinen Fleiß produziert und ist deswegen reicher, sondern der Reiche hat dem anderen was weggenommen, weil die Güter sind ja sozusagen begrenzt. Es ist eine Nullsummentheorie des Reichtums, wie man das auch nennt. Was der eine mehr hat, hat der andere notwendigerweise weniger. Dieser Gedanke führt natürlich auch zu einer erheblichen Schwächung der Legitimation des Privateigentums. Ja, also bereits die Kirchenväter im 3. und 4. Jahrhundert, oder 2. Jahrhundert auch zum Teil schon, haben vehement diesen Gedanken formuliert, den dann später der Anarchist Pierre-Joseph Proudhon im 19. Jahrhundert mit der Formulierung gebracht hat, dass Eigentum Diebstahl sei. Das ist nämlich der Hintergrund auch dieses Gedankens. Wenn ich reich bin, dann habe ich mehr, weil der andere weniger hat. Deswegen ist Eigentum Diebstahl. Gut, also diese vier Punkte kennzeichnen so ganz grob die Tradition bis hin zu Locke. Und Locke wird jetzt alle vier Punkte genau umdrehen. Also er dreht alle um 180 Grad. Der erste Punkt, Herrschaft von Menschen über Menschen ist nicht natürlich, sondern künstlich. Der zweite Punkt, das Ziel der Herrschaft ist nicht das gute Leben, sondern das Überleben, beziehungsweise die Eigentumssicherung, die bloße. Der dritte Punkt, Eigentum ist kein menschliches Recht, sondern Menschenrecht. Und der vierte Punkt, Reichtum ist vermehrbar. Also er dreht alles um. Und das ist natürlich, das kann man wohl so sagen, das ist eine Revolution in der Eigentumstheorie, wenn die bisher geltenden vier Grundsäulen des politischen Denkens in der Legitimation von Herrschaft und Eigentum einfach umgedreht werden. Und da sagt einer, nee, es ist genau umgekehrt, in jedem Punkt, den ihr vertretet. Gut, zu Locke. Ich will mich hauptsächlich auf die Eigentumstheorie konzentrieren, deswegen werde ich zu dieser Herrschaftstheorie nur am Rande etwas sagen, also zu seiner Staatstheorie. Locke geht eigentlich ähnlich klassisch und traditionalistisch aus wie die vorherigen Philosophen. Er spricht davon, dass Gott die Welt gemacht hat und dass der göttliche Wille die Grundlage aller Menschenrechte ist oder aller Rechte, die man später als Menschenrechte bezeichnet hat und damals noch Naturrechte heißen. Von Natur aus, das heißt, wenn wir sozusagen durch ein Gedankenexperiment den Staat abziehen, dann gibt es einen Menschen, der drei Naturrechte hat, das sind Leben, Freiheit und Eigentum, Life, Liberty and Estate, so drückt sich Locke aus. Dieses Eigentum hat zunächst einmal eine Hierarchie. Leben ist das grundlegende Recht, ja, das Recht auf Überleben, dann kommt Liberty und dann als drittes kommt Estate, dann kommt Eigentum. Wie leitet Locke jetzt diese Naturrechte ab? Er sagt, die Grundprämisse des ganzen politischen Denkens besteht darin, dass Gott die Erde geschaffen hat und was Gott geschaffen hat, ist nicht umsonst geschaffen worden. Alles soll seinem Zweck, dem Zweck, den Gott damit verbunden hat, gemäß entstehen und wachsen und gedeihen und handeln. Das ist die Grundprämisse. Der zweite Schritt ist der Schritt, dass Locke sagt, was stellen wir empirisch fest? Wir stellen empirisch fest, die Menschen haben einen Selbsterhaltungstrieb. Wenn die Menschen einen Selbsterhaltungstrieb haben, hat Gott diesen Selbsterhaltungstrieb gemacht. Wenn er ihn gemacht hat, hat er ihn gewollt. Wenn er ihn gewollt hat, dann hat er die Menschen verpflichtet, sich am Leben zu halten. Und wenn er die Menschen verpflichtet hat, sich am Leben zu erhalten, haben sie subjektiv als sozusagen als Reflexrecht das Recht, am Leben zu bleiben. So wird das Recht auf Selbsterhaltung abgeleitet, auf Leben. Das nennt man auch den Triebnorm-Recht-Komplex. Das heißt, es wird erstmal empirisch festgestellt, es gibt einen Trieb. Hinter dem Trieb steht der Wille Gottes, weil der hat ja alles geschaffen. Also auch eine Norm. Er wollte, dass es so ist. Und aus dieser Norm wird das Recht des Menschen als subjektives Recht abgeleitet. Das Recht auf Selbsterhaltung ist aber nun sozusagen erst einmal, sage ich mal ganz vorsichtig, das grundlegende Recht. Das zweite Naturrecht ist das Recht auf Freiheit, weil wenn ich nicht meinem eigenen Willen folgen darf, sondern meinen Willen, dem Willen eines anderen unterordne, so lockt, dann kann der mich ja auch töten. Wie ein Sklavenhalter den Sklaven auch töten konnte, wie eine Sache vernichten konnte, so darf er mich dann auch töten. Also ist Freiheit eine Implikation des Selbsterhaltungsrechts. Freiheit bedeutet hier allerdings ganz klassisch liberalistisch die Abwesenheit des nötigenden Willens eines anderen, also die Abwesenheit personaler Herrschaft, persönlicher Abhängigkeit. Ihr seht, das ist im Grunde genommen das Spiegelbild des feudalistischen Herrschaftsbegriffes. Der feudalistische Herrschaftsbegriff besteht darin, dass man persönlich von einem Herrn abhängig ist, ob leibeigen oder selbst wenn man zur herrschenden Klasse gehört, von einem noch höheren, von dem König, von dem Lehensherrn und so weiter. Das dreht der liberalistische Freiheitsbegriff einfach um und das ist auch bis heute noch so. Im Grunde genommen der Kern des liberalistischen Freiheitsbegriffs ist derjenige, ein negativer Freiheitsbegriff, Freiheit von der nötigenden Willkür eines anderen. Freiheit wozu spielt erstmal keine Rolle. Das ist einem selbst überlassen. Das dritte Naturrecht ist nun das Recht auf Eigentum und zwar auf Privateigentum. Also wenn ich jetzt von Eigentum spreche, meine ich immer Privateigentum. Natürlich gibt es noch andere Eigentumsformen, aber ihr werdet sehen, das ist bei Locke einfach undenkbar. Locke geht nochmal einen Schritt zurück und sagt, Gott hat die Welt den Menschen gemeinsam gegeben. Das klingt genauso wie diese klassische Eigentumslegitimation. Er sagt auch, dass es sozusagen Gemeineigentum ist, die Erde. Aber er meint damit etwas ganz Ironisches. Er sagt, Gemeineigentum bedeutet, dass die Erde wild wachsend den Menschen von Gott übergeben wurde. Aber jetzt müssen die Menschen natürlich, um zu überleben, die Erde bearbeiten. Und indem sie die Erde bearbeiten, indem sie das tun, ist die Erde schon automatisch kein Gemeineigentum mehr. So das Argument von Locke. Das heißt, was er hier als Gemeineigentum bezeichnet, Gott hat die Erde den Menschen wild wachsend übergeben, ist im Grunde genommen ein kollektives Nicht-Eigentum. Das ist nicht, wie man sich eigentlich das vorstellt, eine kollektiv angeeignete Existenzgrundlage, dass man gemeinsam das Feld bestellt, in einen großen Topf arbeitet und dann das gut verteilt zum Beispiel, jetzt mal ganz einfach, sondern das ist ein Nicht-Eigentum, also wild wachsend. Und das heißt nicht genutzt. Etwas nicht genutztes, das kann Gemeineigentum sein. Aber sobald der Mensch es nutzt, kann es gar nicht mehr Gemeineigentum sein. So das Argument von Locke. Wieso kann das nicht mehr Gemeineigentum sein? Er sagt, dass es ein ursprüngliches Recht des Menschen auf seinen eigenen Körper und seine eigenen Fähigkeiten, seinen eigenen Willen gibt. Also ein ursprüngliches Selbsteigentum. Das ist die rechtstheoretische Grundlage, wie er jetzt vom Gemeineigentum zum Privateigentum kommt. Der Mensch hat ein Eigentum an sich selbst. Ich bin Eigentümer meines Körpers, meines Willens, meiner Fähigkeiten. Und niemand darf daran rühren. Das hat was mit diesem Freiheitsdenken auch nochmal zu tun. Niemand darf meinen Willen brechen, niemand darf meinen Körper zerstören oder versklaven und so weiter. Wenn ich jetzt aber Eigentümer meiner selbst bin, dann bin ich auch Eigentümer der Tätigkeit, die ich vollziehe. Also ich bin Eigentümer meiner Arbeit. Wenn ich aber, um zu überleben, die bisher ungenutzte Natur bearbeiten muss, und das tue ich mit meiner Arbeit, wie soll ich das sonst erstmal tun, dann wird durch die Bearbeitung der äußeren Natur der bisher herrenlose Gegenstand zu meinem Privateigentum. Ich zitiere das vielleicht mal ganz kurz, damit es vielleicht auch etwas plastischer wird. Hat doch jeder Mensch ein Eigentum an seiner eigenen Person? Auf diese hat niemand ein Recht als nur er allein. Die Arbeit seines Körpers und das Werk seiner Hände sind im eigentlichen Sinne sein Eigentum. Was immer er also dem Zustand entrückt, den die Natur vorgesehen hat, hat er mit seiner Arbeit gemischt und ihm etwas Eigenes hinzugefügt. Er hat es somit zu seinem Eigentum gemacht. Da er es dem gemeinsamen Zustand, in dem es die Natur gesetzt hat, entzogen hat, ist ihm durch seine Arbeit etwas hinzugefügt worden, was das gemeinsame Recht der anderen Menschen ausschließt. Das ist die klassische Arbeitstheorie des Eigentums, die sich nun gegen die klassische Okkupationstheorie des Eigentums richtet. Ja, also beide fangen gleich an, es gibt Gemeineigentum, aber sie meinen mit Gemeineigentum schon was ganz Unterschiedliches, kollektiv angeeignete Existenzgrundlage, nicht bearbeitetes Nicht-Eigentum, könnte man sagen. Und der Locke sagt, also bevor überhaupt so etwas wie ein Vertrag zwischen Menschen stattfindet, bevor überhaupt so etwas wie Vergesellschaftung stattfindet, ja, also, oder Verabredung zwischen Menschen, wird ein Mensch schon Privateigentümer an einer Sache. Vor allen gesellschaftlichen Verhältnissen. Da also, so das Argument, meine Kraft und mein Wille in einen Gegenstand gelegt sind, ist dieser Gegenstand, ja, ist der mein Eigentum, weil ich ja etwas von mir da reingelegt habe in diesen Gegenstand, nämlich meine rechtspersonale Substanz. Also ein Recht auf meinen Willen und meine Kraft liegt jetzt nicht nur in meiner Arbeit, also in der Betätigung, sondern auch in dem Gegenstand. Und damit schneide ich sozusagen ein Stück des Gegenstands oder ein Stück der Natur, die ursprünglich niemandem gehört hat, könnte man ja sagen, raus und jetzt gehört sie mir. Und dann hat keiner mehr ein Recht auf diesen Gegenstand. Was hier schon auffällt, ist natürlich, dass Locke die Arbeit und überhaupt diese ganze Konstruktion völlig isoliert, also von isolierten, vereinzelten Einzelnen ausgehen lässt. Ja, also die Arbeit ist immer isolierte Arbeit von Einzelnen, die Arbeit ist immer konkrete Arbeit, also es geht darum, beispielsweise, ich nehme jetzt mal den Apfelbaum, den Apfel vom Baum zu pflücken oder vielleicht sogar dann einen Baum zu pflanzen. Das ist konkrete Arbeit, individuelle, konkrete Arbeit, die konkret nützliche Dinge hervorbringt. Und diese individuelle, konkrete Arbeit ist von vornherein als Privatarbeit bestimmt. Das heißt, diese individuelle, konkrete Arbeit, die ist sozusagen eine Arbeit, die immer isoliert und im Gegensatz zu anderen ausgeführt wird. Also das heißt, Privatarbeit bedeutet ja, dass der Gegenstand, den ich hervorbringe, nur mir gehört und nur mein Wille darüber verfügen darf und das Bedürfnis des anderen nach diesem Gegenstand keine Rolle spielt in der Frage der Zugriffsmacht auf diesen Gegenstand. Das bedeutet Privatarbeit und Privateigentum. Das heißt, die Identifizierung von Arbeit mit isolierter Einzelarbeit mit konkret nützlicher Arbeit mit Privatarbeit, das ist der suggestive Trick, den Locke schon von Beginn an seiner ganzen Theorie macht. Selbstverständlich ist Arbeit, das kann man jetzt erstmal ganz so platt so sagen, und da brauche ich auch, glaube ich, nicht lange begründen, ist Arbeit nicht isolierte Einzelarbeit von Menschen, da komme ich noch drauf. Und konkrete Arbeit ist auch nicht automatisch Privatarbeit. Also wenn jemand etwas Nützliches hervorbringt, ist das noch nicht automatisch eine Arbeit, die ein Gegenstand hervorbringt, auf den die anderen nicht mehr zugreifen dürfen. Aber da komme ich noch drauf. Gut, diese Arbeitstheorie des Eigentums hat nun legitimationstheoretisch einen Riesenvorteil. Es geht nämlich nicht mehr um Verabredung, ne, also nicht mehr wie in der alten Theorie, dass die Menschen so einen imaginären Vertrag geschlossen haben. Da sagt der Locke, zeig mir doch mal den Vertrag, wo die Menschen das Gemeineigentum in Privateigentum aufgeteilt haben. Den gibt es doch gar nicht, den Vertrag. Und Lockes Idee ist natürlich zu sagen, aus einer ganz konkreten politischen Konstellation heraus im 17. Jahrhundert natürlich auch, wenn Privateigentum ist, etwas ist, was der Mensch mit der Natur ausmacht und als dann sekundär kommen die anderen Menschen dann noch ins Spiel, also die haben gar nichts zu sagen bei der Konstitution des Privateigentums, dann ist das natürlich eine starke Rechtfertigung dafür, dass zum Beispiel der König uns nicht mehr einfach beliebig Steuern auferlegen darf oder uns enteignen darf beispielsweise. Also der Gedanke, dass sozusagen das Bürgertum als Eigentümerklasse geschützt wird vor absolutistischen Eingriffen des Staates beispielsweise. Später vor demokratischen Eingriffen des Staates in das Eigentum. Also das ist ein ganz klassischer und ganz starker Gedanke, der sozusagen damit zusammenhängt, wenn die Theorie funktionieren würde. Mit dieser Arbeitstheorie des Reichtums ist eine, übrigens diese Arbeitstheorie des Reichtums findet sich noch im bürgerlichen Gesetzbuch von 1900 und auch noch im geltenden bürgerlichen Gesetzbuch. Wer eine Sache, ich habe es jetzt nicht genau wörtlich im Kopf, will auch hier nicht suchen, also wer eine Sache mit eigener Arbeit vermischt und bearbeitet, der soll als Eigentümer gelten. So. Ich komme noch darauf zurück, wie das BGB das dann etwas umbiegt, damit es zum Kapitalismus passt. Mit dieser sehr einflussreichen und wie gesagt auch noch in heutigen Rechtskodifikationen zu findenden Arbeitstheorie des Reichtums, wenn auch residual, verbunden ist eine Anreiztheorie des Reichtums. Das bedeutet, Locke kritisiert die vierte These, die ich gebracht habe, dass der Reichtum nicht vermehrbar ist, sondern er sagt, ihr vertut euch, also natürlich ist der Reichtum vermehrbar. Er hat dann immer die Indianer als Negativbeispiel, ja, also die Indianer, die ihre Felder nicht bebauen, die sammeln das einfach auf, was auf den Feldern rumliegt. So ein Indianer, der das Feld nicht bebaut, der kriegt irgendwie aus 100 Hektar nur ein Brot raus. Aber der Engländer, der fleißig ist und seinen Boden bebaut, der kriegt aus 100 Hektar 10.000 Brote raus. Das heißt, die Bearbeitung des Bodens veredelt den Boden, so sagt Locke. Das ist noch eine weitere Legitimationstheorie, das ist die Arbeitstheorie des Reichtums, im Gegensatz zur Arbeitstheorie des Eigentums. Die sagt eben, dass ein Gegenstand besser wird, indem ich ihn bearbeite. Also, und hier vermischen sich noch Gebrauchswert und Tauschwert oder Wert. Also er sagt im Grunde genommen, der Gegenstand wird besser, indem er veredelt wird. Ja, also ich mache aus Ehren, die Menschen nicht essen können, mache ich Brot, das können die essen, also veredle ich den Gegenstand, der Gebrauchswert wird erhöht. Und ich kann eben aus einem gegebenen Stück Land mehr Gebrauchswerte machen, als die Menschen bisher gemacht haben. Damit ist die alte Theorie sozusagen widerlegt. Und schließlich wird damit auch noch der Gedanke des Tauschwerts verbunden. Ich verteuere damit einen Gegenstand, je mehr Arbeit ich in ihn hineinlege. Also die Kosten des Gegenstandes werden höher. Wie gesagt, er hat noch keine Unterscheidung von Tauschwert und Gebrauchswert, also von ökonomischem Wert und dem Nutzen eines Gegenstands. Aber er vermischt das noch, aber er ist im Grunde genommen einer der Mitbegründer dessen, was man später die politische Ökonomie genannt hat, also die Arbeitswerttheorie des Reichtums. Eine Anreiztheorie des Reichtums ist damit verbunden, indem er sagt, in diesem Zustand, in dem es noch keinen Staat gibt, den wir uns jetzt so einfach denken, den er allerdings auch für einen empirischen Zustand hielt, also er glaubt tatsächlich, dass es mal einen Zustand gibt, in dem es keine Herrschaftsverhältnisse von Menschen über Menschen gegeben hat, in diesem Zustand einigen sich die Menschen irgendwann mal darauf, Güter, die verderben, einzutauschen gegen Güter, die nicht verderben. Das wird noch theologisch begründet. Er sagt, also es ist verboten, Gott hat es verboten, Güter aufzuhäufen, die verderben können. Es ist nicht nur verboten von Gott, sondern auch unnütz, sagt er. Und da steckt natürlich der Hase im Pfeffer. Also der Gott spielt da eigentlich keine große Rolle mehr. Es ist ökonomisch unsinnig, 10.000 Äpfel zu horten und die sind in in 3 Wochen einfach vergammelt. Das ist in der Tat irrational. Also, was mache ich mit den Äpfeln? Ich tausche sie gegen andere Güter. Aber auch die verderben. Also kann ich die auch nicht aufhäufen. Damit ist zwar der Gedanke einer Eigentümergesellschaft, in der die Menschen durch eigene Arbeit Eigentum hervorbringen, begründet, aber es ist nicht begründet, wie Menschen Eigentum anhäufen können. Und darum geht es dem Locke. Der will nämlich kapitalistisches Privateigentum begründen, zu einer Zeit, in der der Kapitalismus entsteht, nämlich in England im 17. Jahrhundert. Also, wie macht er das? Ganz einfach. Es werden die verderblichen Güter gegen unverderbliche Güter getauscht, ja, oder gegen weniger verderbliche und schließlich gegen ein gar nicht verderbliches oder fast gar nicht verderbliches, nämlich gegen Gold. Und Gold ist einfach ein Gegenstand, dem die Menschen einen Nutzen beimessen, nämlich den Nutzen gegen alle anderen Gegenstände eintauschbar zu sein, so Locke. Und damit habe ich die Möglichkeit gegeben, dass die Menschen unendlich viel Reichtum aneignen können. Weil Gold verdirbt nicht. Das kann ich 100 Jahre, das kann ich 10.000 Jahre in meinen Speicher legen und es verdirbt nicht. Damit habe ich auch eine Anreiztheorie des Reichtums geschaffen. Das heißt, Locke sagt, wenn die Menschen jetzt nicht nur fleißig sind und ihr Feld bearbeiten und da irgendwie 10.000 Äpfel rauskriegen, was sollen sie mit den Äpfeln machen? Das verdirbt alles irgendwie. Sie können die Äpfel gegen Geld eintauschen und das reizt sie an, noch mehr Äpfel, noch mehr Apfelbäume zu pflanzen, noch mehr Äpfel beispielsweise ja irgendwie zu ernten. Also diejenigen, die den Anreiz haben, mehr Reichtum, unendlich viel Reichtum anzueignen, die sind auch fleißiger, weil sie können das ja umsetzen in dieses unverderbliche Gut. Und damit wird, so sein Argument, der Reichtum der Menschheit, das gesamte Vermögen, das gemeinsame Vermögen, sagt er sogar, der Menschheit vermehrt. Diese Anreiztheorie des Reichtums findet sich heute beispielsweise in Debatten über geistiges Eigentum, wenn gesagt wird, also Menschen sind nur dann produktiv, wenn sie auch Eigentümer des Produkts sind. Also da wird dann sozusagen gegen sowas wie Gemeineigentum an Informationen und Wissen und sowas, wird mit diesem Locke'schen Argument aus dem Jahr 1689 argumentiert. Natürlich ist schon hier ein kleiner Denkfehler drin, der Locke sagt, damit wird der gemeinsame Reichtum der Menschheit vermehrt, aber das stimmt natürlich nicht. Wenn ich nämlich unterstellt, dass ich das überhaupt kann, 1 Million Äpfel auf meinem Feld produziere, weil ich ganz viel Geld aneignen will durch den Verkauf, dann wird natürlich nur mein Reichtum vermehrt. Die anderen müssen ja Geld hergeben, um an diese Äpfel ranzukommen. Also wird deren Reichtum nur vermehrt, wenn sie zahlungskräftige Nachfrage bringen. Wenn sie die nicht bringen, dann können sie gerne verhungern. Das ist auch übrigens Lockes Argumentation. Dann können sie gerne verhungern, aber sie sind ja nicht Eigentümer. Und es gibt auch kein Notrecht, weil diese ganze Sache mit ursprünglichem Gemeineigentum ist weg. Ja? Und deswegen wird natürlich nicht der gemeinsame Reichtum der Menschheit vermehrt durch die Produktivierung, durch den Geldanreiz, sondern nur mein eigener Reichtum wird vermehrt. Wenn der gemeinsame Reichtum vermehrt werden sollte, müsste Kommunismus oder Gemeineigentum wenigstens vorausgesetzt werden. Und das will er ja gerade ausschließen. Gut, der Punkt ist allerdings, und das erwähne ich hier nur ganz kurz, weil ich jetzt dann zum dritten Teil kommen will, eine weitere starke Legitimation neben der Arbeitstheorie des Eigentums, der Arbeitstheorie des Reichtums, der Anreiztheorie des Reichtums ist die Theorie von Locke, dass soziale Ungleichheit durch Leistungsunterschiede hervorgebracht sind. Ganz klar, also Eigentum wird durch eigene Hände Arbeit hervorgebracht. Wer dann irgendwann mehr Eigentum hat, der war eben fleißiger und wer weniger hat, der war eben faul. Das ist ja eine ganz logische Konsequenz aus dieser ganzen Konstruktion. Also Lockes Argumentation, auch das ist ja heutzutage, das ist ja Common Sense, ja, dass wer mehr hat, der war auch fleißiger. Es sei denn bei einigen zynischen Bankern, die das inzwischen nicht mehr so sehen unbedingt, ne? Die sagen, gut, Angebot und Nachfrage, ne? Also wenn es Nachfrage nach unsinnigen Produkten gibt, dann liefere ich die und dann bin ich eben reich, hat mit Leistung nicht so viel zu tun. Aber selbst bei denen ist natürlich auch noch die Leistungsideologie. Ne? Wir sind ja 16 Stunden am Tag tätig, ne? Und dann müssen wir doch auch entschädigt werden mit 14 Millionen im Jahr und irgend sowas. Ne? Also das spielt eine ganz entscheidende Rolle, auch im Alltagsverstand von uns allen wahrscheinlich noch. Interessant ist allerdings die Frage, wie kann denn soziale Ungleichheit denn sich so weit entwickeln, dass irgendwann nur noch Leute da sind, die Eigentümer sind, also oder die das Eigentum monopolisiert haben. Und auf der anderen Seite sind Leute da, die haben nur Eigentum an ihrer eigenen, also an ihrer eigenen Person, ne, und müssen die irgendwie verkaufen. Und die Frage ist, wie kann ich denn so viel Eigentum durch eigene Arbeit anhäufen? Das ist eher der Witz. Und da gibt Locke eigentlich ein ganz verräterisches Beispiel an einem Punkt in seinem Buch, in dem von Geld und in dem von diesen Leistungsunterschieden noch gar keine Rolle ist, kommt so, rutscht ihm einfach raus, meiner Hände Arbeit ist mein Eigentum. Der Torf, den mein Knecht gestochen und das Gras, das mein Pferd gefressen, ist mein. Komisch, wo kommt plötzlich der Knecht her? Der ist überhaupt noch nicht eingeführt worden. Später wird er eingeführt, weil er sagt, okay, die Knechte sind die Leute, die nicht fleißig genug waren. Die müssen eben ihre Arbeitskraft verkaufen und das ist also nicht illegitim. Und es ist besonders deswegen nicht illegitim, weil sie haben ja immer die Möglichkeit, das nicht zu tun und nach Amerika zu gehen. Da ist nämlich ein Land ohne Volk für ein Volk ohne Land. So würde man das heute vielleicht ausdrücken. Sie haben immer die, wie man das heutzutage so schön sagt, die Exit-Perspektive. Milton Friedman, der neoliberale Hardcore-Ideologe, sagt das in den 70er Jahren in seinem Buch Kapitalismus und Freiheit, dass Arbeitsmärkte total freie Institutionen sind, weil es werde ja niemand gezwungen, seine Arbeitskraft zu verkaufen. Die Arbeiter können ja auch andere Güter verkaufen. Fragt sich, wie man das machen soll. Wie man die Güter hervorbringen soll, wenn man keine Produktionsmittel hat beispielsweise. Das ist genau dieser Gedanke, den bereits John Locke formuliert hat, nämlich mit diesem Gedanken, ihr könnt ja nach Amerika gehen. Das ist genauso ein Wunder wie der Gedanke des Wunders sozusagen, ihr könnt ja andere Güter verkaufen bei Milton Friedman. Also dieser Gedanke, wie kommen die Leute daran, so reich zu werden? Durch eigene Arbeit. Aber wie kann ich beispielsweise ein Feld von 1000 Hektar bestellen, allein mit meiner Hände Arbeit und so viele Äpfel ernten, dass ich dann so unendlich reich werde, dass nur noch ich Eigentum habe oder nur noch ganz wenige und die anderen haben gar nichts mehr. Das kann ich natürlich nur dann, wenn ich schon voraussetze, was ich mit diesem Konstrukt erst erklären will, nämlich Lohnarbeit. Und das macht der Locke, indem ihm das hier so mal kurz durchrutscht. Also von der Formulierung, meiner Hände Arbeit ist mein Eigentum, direkt zu, der Torf, den mein Knecht gestochen, ist mein Eigentum. Also er setzt in einem logischen Zirkel genau das voraus, was er erklären will durch leistungsbedingte Ungleichheit, nämlich die Ungleichheit, dass die einen besitzen und die anderen nicht besitzen, dass die einen, um es mal jetzt euphemistisch zu sagen, den Fleißigen helfen, ihren Reichtum zu akkumulieren, sonst könnten die nämlich gar nicht zu solchen Unterschieden kommen. Und damit ist die Ungleichheit zwischen den Klassen hier schon vorausgesetzt. Also das, was er eigentlich beweisen will, ist schon vorausgesetzt. Gut, aber das ist trotzdem ein wichtiger Punkt, dass die leistungsbezogene Ungleichheit auch eben die Eigentumsungleichheit hervorbringt. Gut, ich will die ganze Dimension des Staates außer Acht lassen, die hochinteressant ist. Ihr könnt das ja gerne in dem Text nachlesen, wenn ihr wollt. Hochinteressant deswegen, ich will es nur ganz kurz erwähnen, weil ja ursprünglich die Naturrechte Leben, Freiheit und Eigentum waren. Bereits, wenn man sich nur den Naturzustand anguckt, also in dem es noch keinen Staat gibt, diesen Naturzustand, wie sich Locke ihn konstruiert, gibt es zwar kein Recht darauf, einem Menschen den Apfel zu klauen, auch nicht, wenn man hungert, wohlgemerkt, ne? Dann muss man eben verhungern, weil man kann ja fleißig sein und wenn man das nicht ist, dann hat man Pech gehabt, das ist eigene Verantwortung. Es gibt also kein Recht, einem, der 1000 Äpfel hat, auch nur einen Apfel zu nehmen, wenn man zu verhungern droht. Also Notrecht gibt es nicht in diesem liberalen Denken. Das ist ein konstitutiver Gedanke des Liberalismus. Es gibt also ein absolutes Privateigentumsrecht. Aber es gibt auch ein Recht auf Selbsterhaltung. Das Recht auf Selbsterhaltung wird aber natürlich schon dadurch gebrochen, dass wenn ich sozusagen vor dem Verhungern bin, ich dem anderen nichts wegnehmen darf. Aber das Argument ist ja, das kann ich ja durch eigene Hände Arbeit hervorbringen. Wenn ich es nicht tue, bin ich faul, selbstverantwortlich, also sterbe ich zurecht. Der Locke sagt aber auch schon vorher, wenn mir einer einen Apfel stehlen will, dann darf ich ihn töten als Bestrafung im Naturzustand. Ich darf ihn deswegen töten, weil ich weiß ja nicht, was er sonst noch tun will. Er könnte mir ja alle meine Äpfel klauen. Er könnte mich auch versklaven und anketten und sonst irgendwas. Und deswegen darf ich ihn töten. weil er nach meinem Leben trachtet. Es gibt da ja noch Selbstjustiz, es gibt ja noch keinen Staat. Das klingt merkwürdig, wenn man ein gottgegebenes Recht auf Selbsterhaltung hat und auf Leben hat. Es ist aber historisch erklärbar, nämlich man kann es sagen, zwischen 1688 und 1780 vermehren sich in England die Delikte, auf die Todesstrafe steht, von 50 auf 250. Und das sind hauptsächlich Delikte, die mit hauptsächlich Eigentumsdelikte, auf die Todesstrafe steht. Wenn man beispielsweise ein Taschentuch gestohlen hatte, wurde man gehängt. Wenn man einen Penny gestohlen hatte, wurde man gehängt. Ein Taschentuch war natürlich noch also nicht aus Papier wie heutzutage, sondern aus Stoff und war ein edles Produkt und so. Aber das zeigt natürlich, hier sollte eine ganz rigide Eigentumsordnung durchgesetzt werden. Und Locke reflektiert das ideologisch in seinem Naturzustand, also reflektiert es in den natürlichen Zustand des Menschen hinein, seine historischen Verhältnisse. Eine Todesstrafe auf Eigentum. Und bereits hier schlägt das Eigentumsrecht das Recht auf Leben. Und im Staat wird es dann nochmal radikaler sein. Wie gesagt, ich werde nicht darauf eingehen. Der Staat ist ja ein künstliches Konstrukt. Der Staat ist nur dazu da, Leben, Freiheit und Eigentum der Menschen zu schützen. Also es ist durch Vereinbarung entstanden. Der Locke dreht es um. Das Eigentum ist natürlich früher durch Vereinbarung entstanden. Die Herrschaft von Mensch über Mensch ist künstlich, früher natürlich, also in dem früheren Denken. Aber der Staat, innerhalb des Staates darf der Staat beispielsweise im Kriegsfall von mir Kadavergehorsam verlangen und darf mich in den sicheren Tod schicken, so Locke. Aber er darf mir, selbst wenn ich gestorben bin, keinen Cent meines Eigentums wegnehmen. Auch ein komischer Gedanke, wenn ich tot bin, kann er mir nichts wegnehmen. Aber auch hier wieder, da steckt natürlich nicht Blödsinn dahinter, sondern die eigentliche Idee des modernen Staates, des liberalen Staates, der liberale Staat ist nicht dazu da, und zwar der menschenrechtlich begründete Staat ist nicht dazu da, das Leben der Menschen zu schützen, sondern ist dazu da, die Eigentumsordnung zu schützen. Das ist das Primäre. Eigentumsrecht schlägt Recht auf Leben. Wie gesagt, bereits im Naturzustand sieht Locke das so und das ist auch im Staatszustand so. Das ist eigentlich ganz interessant. Lockes Position wird immer Besitzindividualismus genannt. Man könnte hier eigentlich argumentieren, hier frisst der Besitz das Individuum eigentlich auf, weil die Eigentümer spielen da keine Rolle mehr oder beziehungsweise das Leben der Menschen spielt hier keine Rolle mehr, sondern die Eigentumsordnung als solche. Das führt jetzt relativ weit, aber ich wollte es nur erwähnen, weil das für einen liberalen Staatsbegriff sehr wichtig ist. Dass der Begriff des Opfers des Individuums und des Opfers des Lebens für das Eigentum eine zentrale Rolle spielt. Dass also im liberalen Denken, nicht erst im faschistischen Denken, der Begriff des Opfers des Individuums im menschenrechtlichen Denken wohlgemerkt eine zentrale Rolle spielt. Allerdings im faschistischen eine andere als im liberalen. Hier ist das Opfer sozusagen leider Kollateralschaden der Aufrechterhaltung der Eigentumsordnung. Im faschistischen Denken wird das Opfer zum Zweck des Lebens, des Aufgehens im nationalen Kollektiv. Das hören wir ja auch häufiger. Gut, so viel zu Locke. Also diese Position habe ich jetzt versucht kurz darzustellen, auch schon einige kritische Bemerkungen gemacht. Ich will jetzt zu einigen Kritiken übergehen, die es an dieser Arbeitstheorie des Eigentums gab. Und will dann den Vortrag dann auch abschließen. Es gab zunächst einige Kritiken aus dem bürgerlichen Denken selbst heraus, vor allen Dingen von Immanuel Kant, beziehungsweise Theoretikern, die sich auf Kant bezogen haben. Also Kant als Theoretiker des 18. Jahrhunderts, der in genauso radikaler Weise wie Locke übrigens ein absolutes Recht auf Privateigentum und den absoluten Ausschluss eines Selbsterhaltungsrechts im Vergleich mit dem Recht auf Eigentum vertreten hat. Also auch ein Notrecht bei Kant, ein Widerspruch in sich selbst, ne? Dass man da irgendwie, um zu überleben, anderen was wegnehmen darf. Aber Kant hat gesehen, dass die Art und Weise, wie der Locke das begründet hat, doch ziemlich wackelig ist. Und da will ich jetzt nun einige Punkte erstmal mit Kant nennen. Der erste Punkt, in der von einigen auf Kant sich berufenen Theoretikern erwähnt wird, ist sozusagen der unklare Begriff des Selbsteigentums. Das ist ja die Ableitungsgrundlage dieses ganzen Konstrukts, dass man ohne andere zu fragen von Natur aus durch Bearbeitung der äußeren Natur, durch einen psychophysischen Akt, Eigentümer einer Sache wird, die andere von der vom Zugriff und vom Gebrauch ausschließt. Das Selbsteigentum bei Locke identifiziert, so die Kritik, zwei Begriffe von mein, von mir gehörig. Nämlich einerseits den Begriff des, ja, der natürlichen erfahrbaren Zugehörigkeit und andererseits den Begriff der rechtlichen Zugehörigkeit. Also die natürliche erfahrbare Zugehörigkeit von mein ist, ich merke, dass das mein Arm ist. Ja? Also ich merke, also wenn ich Ihren Arm oder euren Arm drücke, dann merke ich da nichts. Aber wenn ich meinen drücke, dann merke ich, es ist mein Arm. Ich merke auch, oder wie auch immer, dass man das macht, ich merke, dass das mein Wille ist, irgendwie etwas zu tun und dass das nicht der Wille eines anderen ist. Es sei denn, der drückt das mir auf, aber auch dann muss mein Wille das ja noch realisieren. Also ich, natürliche erfahrbare Zugehörigkeit bedeutet mein Wille, mein Körper. Wenn ich mein sage, bedeutet das natürliche erfahrbare Zugehörigkeit. Wenn ich aber sage, das ist mein Haus, als Hausbesitzer beispielsweise, und ich habe, sagen wir mal, ich besitze 500 Häuser, Mietshäuser, und eins von denen vergammelt und da nisten sich irgendwelche Hausbesetzer ein, dann merke ich das natürlich in keiner Weise. Also mein Arm, also das ist in keinster Weise gleichzusetzen auf der ontologischen Ebene. Also die können das besetzen und irgendwann höre ich mal davon und dann denke ich, oh, das ist aber doch mein Haus. Die müssen da raus, auch wenn ich das nicht benutze. Es ist ja absolutes Privateigentum. Wenn es vergammelt, das ist völlig egal, mir gehört das, nur ich habe Zugriffsrecht darauf. Also hier haben wir schon eine ganz geschickte Ineinssetzung von zwei völlig unterschiedlichen Begriffen, die Locke vollführt und die rechtstheoretische Grundlage dafür bieten, dass er sozusagen sagt, also indem ich meine natürlich mir zugehörigen Kräfte und meinen Willen und so weiter in einen Gegenstand lege, gehört er mir genauso wie mein Wille mir gehört. Und das meint er jetzt wörtlich. Ja. Der meint es wörtlich. Jemand schädigt mich rechtslogisch und ontologisch, also vom Sein her, also von wie man Dinge beschreibt, die existieren. In der gleichen Weise, ob mir jemand den Arm abhackt oder ob jemand mein Haus, was da leer steht, besetzt und sich aneignet. Das ist für ihn rechtslogisch und ontologisch identisch. Und es gab auch bis ins 19. und 20. Jahrhundert hinein liberale Theoretiker, die das ganz genauso gesagt haben. Also das Feld, das den Bauern gehört, oder das Haus, das mir gehört, ist ein Arm im rechtslogischen Sinne, wie mein natürlicher Arm ein Arm ist. Und wenn man mir den abschlägt, das ist genauso schlimm, als ob man mich selbst schädigt. Damit ist natürlich der Unterschied zwischen Sachbeschädigung und Beschädigung einer Person völlig, den kann man rechtslogisch gar nicht mehr aufmachen. Ja, deswegen ist Sachbeschädigung für einen Hardcore-Liberalen wie Locke und seine Vertreter natürlich etwas genauso Empörendes, wie jemandem den Arm abzuschlagen. Vielleicht sogar noch mehr, aber da will ich jetzt gar nicht drauf eingehen. Gut, also das ist sozusagen der erste Punkt. Einfach eine logische und semantische Verschiebung, die er vollführt, die im Grunde genommen zwei völlig unterschiedliche Dinge meinen. Ja, also das ist die erste Kritik. Die zweite Kritik ist direkt jetzt von Kant, der sagt, gut, unterstellen wir mal, dass das stimmt, was du sagst, obwohl es nicht stimmt, da werde ich nochmal drauf eingehen, dass man durch eigener Hände Arbeit, durch das Hineinlegen, das Vermischen meiner inneren Rechtssubstanz, mein Wille, mein Arm, meine Kräfte, in äußere herrenlose Dinge Eigentum erwerben kann. Wie komme ich denn zu dem Recht, auf den Gegenstand einzuwirken, der ja nicht von mir hervorgebracht wurde? Das Feld, das ich jetzt bearbeite, das habe ich ja nicht hervorgebracht. Warum darf ich denn auf dieses Feld gehen und es bearbeiten? Fragt Kant. Das kann nur Gott, weil Gott, also im Denken von Kant, ja, oder im Denken des Theismus in diesem Falle, Gott ist der Einzige, der alles hervorgebracht hat. Das heißt, Gott hat das Feld hervorgebracht und deswegen darf Gott das Feld bearbeiten. Aber Menschen haben die Natur nicht hervorgebracht, sie finden sie vorgegeben vor. Wer legitimiert sie also, die Natur zu bearbeiten? Also durch die Arbeitstheorie kann das nicht stattfinden, weil ich hätte ja das Feld durch meine Hände Arbeit hervorbringen müssen, wenn ich mich auf das Feld beziehe, als jemand, der mit meiner Hände Arbeit darauf sich bezieht, also das bearbeitet. Das heißt, es hätte eine Schaffung aus dem Nichts, hätte der Mensch machen müssen, dann müsste der Mensch Gott sein. Dann dürfte er das Feld bearbeiten, hätte das Recht zu sagen, also ich nehme einfach mal den Teil der Erde. Das ist das Argument, wie ich finde, ein sehr starkes Argument von Kant. Also sozusagen, ja, man muss schon vorher Eigentümer der Sache sein, wenn das Recht auf das Produkt, was man daraus bringt, also daraus hervorbringt, beispielsweise das Bearbeiten des Feldes, das Brot oder der geschrotete Weizen oder was auch immer, mein sein sollen, sagt Kant. Also ich muss schon vorher Eigentümer gewesen sein. Und wenn ich schon vorher Eigentümer des Feldes gewesen sein muss, damit das Produkt mir gehört, dann kann das Eigentum, das Privateigentum am Feld nicht durch meine Hände Arbeit hervorgebracht worden sein. Das ist logisch unmöglich. Ne, damit haben wir schon einen ganz heftigen logischen Bruch dieser Theorie, wohlgemerkt von einem ebenfalls hardcore-liberalen Theoretiker wie Kant. Ein weiterer Punkt, was ist denn überhaupt Arbeit? Der Locke sagt gar nicht, was Arbeit ist. Also das Beispiel mit dem Apfelbaum. Wenn ich den Apfel vom Apfelbaum pflücke, gehört dann der Apfel mir oder gehört der Apfelbaum mir? Ich habe ja schließlich den ganzen Baum verändert. Ich kann aber auch noch weiter fragen. Ich könnte das ja in etwas größere Zusammenhänge stellen. Ich habe ja sozusagen auch das ganze Feld, auf dem der Baum steht, verändert. Gehört jetzt deswegen, weil ich den Apfel gepflückt habe, das ganze Feld mir? Das ist nicht eindeutig, es ist überhaupt nicht irgendwie klar erkennbar, was eigene Arbeit bedeutet in dem Fall. Also ein ebenfalls liberaler Theoretiker sagt dann, gehört denn das ganze Meer mir, wenn ich Marmelade in das Meer schütte? Also das ist doch ich habe das doch durch meine Hände Arbeit verändert und das Meer ist doch eine einheitliche Sache, also die kann man doch nicht abgrenzen. Oder gehört, wenn ich als Astronaut auf den Mars gehe und da ein bisschen rumfege, habe ich ja den Planeten verändert, gehört er dann mir? Oder wenn ich eine Fahne reinstecke, wenn ich die US-Fahne reinstecke, gehört das dann der USA? Also das zeigt schon, wie absurd dieser Gedanke ist, dass durch eigene Hände Arbeit Eigentum geschaffen werden kann, wenn nicht klar definiert ist, was ist denn ein psychophysischer Akt mit Rechtsfolgen, also Arbeit, die Eigentum hervorbringt. Ein Weg, den ich beschreite, wenn ich den Fuß drauf setze, ist das dann mein Weg oder muss ich den erst komplett planieren? Wenn ich ein Feld umzäune, dann habe ich ja eigentlich nur sozusagen eine Linie, dann bin ich der Eigentümer einer Linie und da drin, das habe ich ja noch gar nicht bearbeitet. Also die Absurdität dieses Gedankens wird, glaube ich, dadurch relativ deutlich. Also was eine Körperbewegung mit Rechtsfolgen ist, ist einfach unklar. Und damit ist unklar, wie man denn durch eigene Hände Arbeit Eigentümer werden soll. Ein weiterer Punkt, der damit stark verbunden ist, ist, dass Arbeit immer kollektive Arbeit ist. Es gibt überhaupt gar keine individuelle, isolierte Arbeit. Und das ist auch ein starkes Argument. Nehmen wir uns den Schuster, der alleine in seiner Werkstatt sitzt und auch niemanden hat, der ihm hilft, den Schuh hervorzubringen. Er weiß aber doch, wie man Schuhe macht, nicht durch eigene Fähigkeiten. Er hat doch das Wissen, Schuhe zu machen, nicht aus dem Nichts erschaffen, sondern das Wissen, Schuhe zu machen, hat er von seinem Vater oder seinen Eltern oder von der Industrie- und Handelskammer oder was auch immer erlangt, ne, oder von der Schule. Also das Wissen, was er anwendet, was ja sein soll, was er da reinlegt in diesen herrenlosen Gegenstand, das gehört eigentlich schon anderen Leuten, weil die haben ja das Wissen hervorgebracht. Eigentlich müsste er das, keine Ahnung, wie in das Grab seiner Eltern legen oder der Industrie- und Handelskammer spenden, was er da hervorbringt. Ja, auch das zeigt die Absurdität dieses Gedankens. Es gibt überhaupt bei menschlichen Arbeiten gar keine individuelle Arbeit, im Sinne von isolierter Arbeit. Weil Wissen, das angewendet wird, immer kollektiv ist, mal mehr, mal weniger. Aber Menschen sind ja nicht völlig isoliert aus dem Boden wachsende Figuren wie Pilze, obwohl die auch nicht isoliert aufwachsen, sondern das sind ja Leute, die mit anderen kommunizieren und dadurch überhaupt erst Wissen erlangen können, irgendeinen Gegenstand zu machen. Also müsste eigentlich die Konsequenz sein, dass alles Gemeineigentum ist, diese Arbeitstheorie, wenn man sie vertreten wollte überhaupt. Der letzte Punkt, auch ein Punkt, den Kant erwähnt hat, das merkwürdige Argument von Locke ist ja nicht, dass Eigentum ein Verhältnis zwischen Menschen in Bezug auf Sachen ist, sondern Eigentum ist ein Verhältnis zwischen einem Menschen und einer Sache, das dann andere Menschen ausschließt von dem Gebrauch dieser Sache oder von dem Zugriff auf die Sache. Das bedeutet, man könnte es so ausdrücken, die Person macht zwischen sich und der Natur aus, was ihm gehört. Also ich mache mit der Natur aus, was mir gehören soll. Und da sagt der Kant, das wäre dann genauso, als ob ich den Gegenstand verpflichte, niemand anderem zugute zu sein oder niemand anderem zu nützen als mir selbst. Dann müsste der Gegenstand aber einen Willen haben und sagen, ja, ich tue das, ich verspreche, dass ich nur dir gehöre und niemand anderem. Das heißt, ich müsste die Dinge personifizieren, ihnen einen Willen unterstellen. Also ich müsste ja ein Rechtsverhältnis mit einem Gegenstand eingehen. Und dieses Rechtsverhältnis mit dem Gegenstand würde bedeuten, dass ich dann andere ausschließen darf. Aber das unterstellte, dass der Gegenstand einen Willen hat. Und das ist eine ganz offenkundig absurde Idee. Es ist also umgekehrt. Ne? Also das Argument von Kant ist einfach genau umgekehrt. Eigentum ist niemals ein Verhältnis zwischen einem Menschen und einer Sache, sondern es ist ein Verhältnis zwischen Menschen in Bezug auf Sachen, weil man andere Menschen verpflichtet, sich den Gegenstand nicht anzueignen. Und das fällt dann sozusagen, das Verhältnis zwischen den Menschen fällt auf den Gegenstand zurück und nicht das Verhältnis zwischen Mensch und Gegenstand auf die anderen Menschen. Und damit habe ich diese ganze Theorie, ist die ganze Theorie sozusagen schon rechtslogisch, ja, einfach für die Katz. Also man kann schon sozusagen mit den Argumenten, die selbst bürgerliche Theoretiker gebracht haben, diese Theorie des Privateigentums widerlegen. Die haben sich dann natürlich ganz andere knifflige Sachen ausgedacht, besonders der Kant, das ist dann die höchste Potenz des Versuches, den Ausschluss anderer vom Gebrauch einer Sache zu legitimieren, aber das wäre natürlich nochmal ein anderer Vortrag. Auch das klappt glücklicherweise nicht. Ich will nur noch mal auf einen letzten Punkt kommen, nur ganz kurz erwähnen. Was Leute wie Kant formuliert haben, ist eine logisch sehr zwingende Kritik an dieser Arbeitstheorie des Eigentums. Was sie aber nicht erklären, ist, wieso kommt denn überhaupt einer auf die Idee, diese Theorie zu formulieren, wenn die doch so eklatante Schwächen hat. Der Locke ist doch nicht einfach ein Idiot. Der Locke ist einer der wichtigsten Philosophen der Neuzeit. Der hat 1689 auch noch einen Versuch über den menschlichen Verstand mit fast 1000 Seiten hervorgebracht, gilt als einer der Begründer des Empirismus und war ein ziemlich kluger Kopf. Wieso kommt er denn auf so eine Idee und verstrickt sich in solche logischen Widersprüche? Diese Antwort gibt kein einziger bürgerlicher Theoretiker, und zwar bis ins 21. Jahrhundert hinein. Nicht? Die sagen alle, also wenn sie das nicht teilen, sagen sie, also das ist falsch, das lässt sich logisch widerlegen. Aber warum denn jemand auf die Idee kommt, kann keiner von denen erklären. Und das ist nun der Punkt, an dem Marx auftritt. Ich müsste da weiter ausholen, das würde dann ein bisschen lange dauern. Ich will nur erwähnen, dass der Marx erklären kann, warum denn diese Idee, dass Eigentum durch eigene Hände Arbeit erst im 17. Jahrhundert auftaucht und dann später auch so unglaublich populär wird, warum die so populär wird, das hat was damit zu tun, dass der Kapitalismus im 17. Jahrhundert entsteht in England. Und der Kapitalismus ist eine Gesellschaft, in der Ausbeutungsverhältnisse über den Tausch, über wahre Geldverhältnisse vermittelt werden. Und Tauschverhältnisse sind Verhältnisse, in denen ich an einen Gegenstand nur kommen kann, wenn ich einen eigenen hergebe. Alles andere wäre ja Raub. Das ist aber nur die sekundäre Aneignung, sagt Marx. Also das heißt, ja, ich habe schon rechtlich einen Gegenstand, den tausche ich aus und kriege einen anderen. Den anderen habe ich mir sekundär angeeignet, indem ich meinen hergegeben habe. Ich kann aber nicht nur sekundär aneignen, weil ich muss ja erstmal haben. Ich muss ja erstmal haben, was ich austauschen kann. Also ich muss Eigentümer sein. Das kann ich nicht ursprünglich durch Austausch erlangt haben, weil sonst wäre das ein Zirkel. Wie komme ich also ursprünglich in den Besitz dessen, was ich austausche? Marx' Argument ist, was wir sehen so im Alltag, im Kapitalismus, sind wahre Geldverhältnisse. Ich gebe, du gibst. Ich gebe Geld, du gibst mir eine Ware. Ich gebe eine Ware, du gibst Geld. Wenn ich mir nun also versuche, einen Reim zu machen auf die Tatsache, wie komme ich denn ursprünglich in den Gegenstand, den ich da austausche, dann habe ich erstmal diese Plausibilität des kapitalistischen Tauschalltags vor mir und denke, also durch Raub kann es ja nicht sein, weil durch Raub darf ich ja nicht an den Gegenstand eines anderen kommen. Ich muss also etwas Eigenes hergeben. Durch Tausch kann es auch nicht sein, weil ich muss es ja erstmal haben und das kann ich nicht wiederum durch Tausch gehabt haben, weil dann geht die Frage bis ins Unendliche. Ne? Wie komme ich denn daran wieder? Also bleibt nur eins übrig, eigene Arbeit. Weil wenn, es darf ja nicht die Arbeit anderer sein, das hätte ich mir dann unentgeltlich angeeignet, das wäre Ausbeutung. Ich darf dem anderen es nicht einfach weggenommen haben, das wäre Raub. Also bleibt nur meine Arbeit übrig. Das ist der Gedanke, der systematisch im kapitalistischen Alltag entsteht, dass man durch eigene Hände Arbeit Eigentümer wird. Das ist auch, wie Marx sagt, ein falscher Gedanke, aber er entsteht notwendig, weil diese Verhältnisse uns diese Plausibilitätsebene liefern. Also diese Ebene der sekundären Aneignung, das darf nicht durch Raub, das kann nur durch Tausch, projiziert auf die primäre Aneignung, wie komme ich ursprünglich in den Besitz dessen rechtlich, was ich dann sekundär durch Tausch mir aneigne. Und dann habe ich sozusagen eine plausible Antwort und sage, ja, das geht nur durch meine eigenen Hände Arbeit. Historisch ist das natürlich falsch. Und da wäre dann sozusagen ein weiterer Punkt, das wäre der Punkt dann zu erklären, was ist denn überhaupt kapitalistisches Eigentum oder modernes Privateigentum? Auch da will ich nur zwei, drei Thesen von Marx bringen. Das würde viel zu weit führen, das wäre nochmal ein eigener Vortrag. Aber die Grundidee ist, modernes Privateigentum an Produktionsmitteln entsteht durch gewaltsame Enteignung der ursprünglichen, der unmittelbaren Produzenten von ihren Produktionsmitteln. Das heißt, wir haben, selbst wenn wir im Mittelalter einen leibeigenen Bauern haben, dann hat der zwar nicht unbedingt das Eigentum, aber wenigstens den Besitz, also die unmittelbare Kontrolle über seine Produktionsmittel und kann Subsistenz wirtschaften. Er wird jetzt in diesem ganz simplen Fall zur Fronarbeit gezwungen auf dem Feld des Herrn, ja, das ist dann die Art der Ausbeutung, die da stattfindet, aber er hat die Produktionsmittel unter Kontrolle. Der Herr eignet sich seine Mehrarbeit, seine Produkte nicht an, weil er Eigentümer der Produktionsmittel wäre, das gibt es erst im Kapitalismus, sondern weil er Eigentümer der Herrschaftsmittel ist, ne, also der Waffen der, und der Normen sozusagen, die auch Herrschaftsmittel sind, die den Bauern dazu zwingen, die Ausbeutung über sich ergehen zu lassen. Im Kapitalismus findet Ausbeutung nicht statt, weil diejenigen, die ausbeuten, Eigentümer von Herrschaftsmitteln sind. Das wäre ja dann Raub nach dem neuen Denken, sondern weil sie Eigentümer der Produktionsmittel sind. Das heißt, sie besitzen Produktionsmittel, die anderen besitzen keine Produktionsmittel, die anderen müssen für mich arbeiten und ich lasse sie länger arbeiten, als es nötig ist, um den Wert ihrer Arbeitskraft, den Preis ihrer Arbeit, wie die klassische politische Ökonomie noch sagt, zu reproduzieren. Damit kann ich sie ausbeuten, aber ich muss sie nicht ausrauben durch Gewaltmittel. Also Marx' Argument ist das, ursprünglich, also am Anfang dieser Gesellschaft, steht eine gewaltsame Trennung der Bauern, zum Beispiel der Bauern von ihren Produktionsmitteln und die Monopolisierung der Produktionsmittel in Händen weniger. Dann habe ich diese Ausgangssituation, die noch unsere Gegenwart, den heutigen Tag noch prägt, dass wir Privateigentum in den Händen weniger haben an Produktionsmitteln und Nicht-Privateigentum in den Händen vieler, also heutzutage noch viel mehr als im 17. Jahrhundert, weitaus mehr noch. Und diese Ausgangssituation wird aber nun nicht durch pure Gewalt weiter aufrechterhalten, sondern durch den stummen Zwang der Verhältnisse, eben durch die Tatsache, dass wir keine Produktionsmittel besitzen, dann müssen wir eben morgens aufstehen und arbeiten gehen. Dass wir das so akzeptieren, das ist wiederum ein Resultat einer Gewaltgeschichte. Marx spricht vom Hineinfoltern der Arbeiterklasse in die kapitalistische Arbeitsdisziplin. Und wenn man sich das 17. Jahrhundert anguckt, in England beispielsweise, dann ist das eine noch fast euphemistische Bezeichnung. Kann man schön an John Locke festmachen, dem Menschenrechtstheoretiker, Leben, Freiheit, Eigentum, der sich in seinem Vorschlag über die Abschaffung der Arbeitslosigkeit in England darüber äußert, dass faule Personen, die herumlungern, ausgepeitscht werden, bis sie arbeiten gehen. Und wenn sie arbeitsunwillig sind, sollen ihnen die Ohren abgeschnitten werden. Oder wenn sie selbst dann arbeitsunwillig sind, dann sollen sie nach Australien gebracht werden. Also Ohren abschneiden, nach Australien bringen, auspeitschen. Das empfiehlt er übrigens auch für Kinder ab 3 Jahre schon. Ne? Also wenn die faul sind. Ne? Das ist genau das, was Marx sagt, das Hineinfoltern, das ist das Hineinfoltern derjenigen, die freigesetzt sind, also die enteignet sind von ihrem Eigentum, in einer Arbeitsdisziplin, ja, damit die freiwillig, also gezwungenermaßen freiwillig, so möchte ich es mal ausdrücken, morgens aufstehen und zur Arbeit gehen und sich 16-Stunden-Tage antun, wie es damals noch der Fall war, heute nicht mehr in dieser Form, Aber trotzdem, ne? Also das ist sozusagen durchaus ein Resultat einer Gewaltgeschichte. Bei Marx ist Privateigentum also eine ziemlich komplexe Angelegenheit. Das heißt, er sagt, ursprünglich spielt unmittelbare Gewalt, also in der Frage, wie komme ich denn ursprünglich an das, was ich da habe, was ich dann austausche, zum Beispiel an die Produktionsmittel, wenn ich Kapitalist bin, spielt unmittelbare Gewalt eine Rolle. Das wäre ungefähr die Nietzsche-Position. Nietzsche sagt, am Boden des Rechts steht nackte Gewalt und sonst nichts. Der Marx sagt, ja, das stimmt, wenn ich mir die Geschichte, die Vorgeschichte des Kapitalismus anschaue, wie ist der entstanden, wie ist die Ausgangssituation entstanden, dann stimmt das, weiten Teils wenigstens. Aber der Nietzsche hat nicht recht, sondern das, was dann durch unmittelbare Gewalt geschaffen wurde, wird jetzt durch Tausch, durch schiedlich, friedliches, ich gebe, du gibst, reproduziert, was natürlich vom Staat überwacht werden muss, ist nochmal ein anderes Thema, aber oder garantiert werden muss, das Privateigentum, aber es wird tauschvermittelt reproduziert. Also ein durch unmittelbare Gewalt geschaffenes soziales Ungleichheitsverhältnis am Eigentum wird durch Tauschverhältnisse, durch strukturelle Zwänge, die einfach darin liegen, dass ich morgens aufwache und habe keine Kontrolle über die Produktionsmittel, reproduziert. In diesem Tauschakt gibt es ein Rechtsverhältnis, in dem sich diejenigen, die austauschen, ich nehme jetzt nur Kapitalisten und Arbeiter, als freie und gleiche Besitzer ihres Eigentums oder als freie und gleiche Eigentümer anerkennen. Also haben wir es hier mit einem Anerkennungsverhältnis zu tun, das reproduziert wird und nicht mit einem direkten Gewaltverhältnis. Das ist nur ein indirektes Gewaltverhältnis, weil es sozusagen vom Staat garantiert wird, dass, wenn einer das nicht macht, er im Gefängnis landet beispielsweise, ihm Leben, Freiheit, Eigentum entzogen werden kann. Also Eigentum ist, modernes kapitalistisches Privateigentum, ist ein durch unmittelbare Gewalt geschaffenes, sich dann aber durch tauschvermittelte strukturelle Zwänge, durch den stummen Zwang der ökonomischen Verhältnisse reproduzierendes und über rechtliche Anerkennungsverhältnisse der jeweiligen auch ungleichen Warenbesitzer reproduzierendes Verhältnis, also sozusagen ein Kreislaufprozess. Das ist sozusagen nicht etwas, was zwischen einem Mensch und der Natur vorgeht, das hatte ja schon Kant kritisiert, sondern es ist ein historisch entstandenes Kreislaufverhältnis, ein Prozess sozusagen, in dem die Menschen permanent entweder Besitzer von Arbeitskraft bleiben, von nichts als Arbeitskraft, oder Besitzer von Produktionsmitteln bleiben. Also dadurch die Ausgangsbedingungen werden, durch die Art und Weise, wie diese Güter getauscht werden oder wie sie sozusagen in Bezug zueinander gesetzt werden, vielmehr reproduziert, durch strukturelle Zwänge, nicht mehr durch direkte Gewalt. Also wir haben hier sozusagen Eigentum als eine komplexe Form von, als ein Prozess. Deswegen sagt Marx auch, das Eigentum zu bestimmen, heißt, die Gesamtheit der bürgerlichen Produktionsverhältnisse zu analysieren. Das ist nicht einfach nur eine Phrase, sondern das ist genau der Punkt. Das ist nicht nur ein isoliertes Mensch-Natur-Verhältnis, sondern ein Verhältnis zwischen gesellschaftlichen Klassen, das historisch entstanden ist, das sich durch strukturelle Zwänge, durch die gesamte Ökonomie, die wiederum vom Staat auch garantiert wird oder gesichert wird durch die Eigentumssicherung, reproduziert. Gut, also damit will ich erstmal enden und vielleicht können wir dann über das ein oder andere diskutieren. Vielen Dank.